Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Bis zum 31. Dezember des Jahres 1800 bestand das Sonnensystem nur aus Planeten und einigen wenigen Eindringlingen, die immer mal wieder kamen und sich als Kometen der Menschheit dargestellt haben. Am 1. Januar des Jahres 1801 allerdings entdeckte ein sizilianischer Mönch namens Giuseppe Piazzi am Himmel vermittels seines Fernrohrs einen Körper, deren Art und Weise wusste man nun überhaupt nicht einzuordnen. Nämlich ein Korpus, der zwar keine Planetenscheibe zeigte, der sich aber ungefähr so bewegte wie ein Planet. Nämlich einer, der manchmal zurückläuft vor dem Sternenhintergrund und dann wieder vorläuft und dann die Sterne überholt. Also es musste irgendwas sein, was wusste man nicht. Nun, wir wissen es heute, es handelte sich dabei um den ersten Asteroiden, den der Piazzi da entdeckt hat. Er nannte ihn Ceres, das ist auch gleichzeitig der größte. Ceres ist die Schutzgöttin von Sizilien und es ist auch gleichzeitig der größte Asteroid, den wir kennen. Der ist 933 Kilometer groß, also ein richtiger Felsbrocken. Und seitdem hat man viele von den Dingern entdeckt. Und jetzt ist die entscheidende Frage, woher kommen die Asteroiden eigentlich? Also sind die alle am gleichen Platz im Sonnensystem oder gibt es da verschiedene Sorten? Also ist die Frage heute, woher kommen die Asteroiden? Und das ist eine Geschichte von historisch größter Bedeutung für die Astronomie. Und sie führt uns ins Reich des Chaos, wie wir sehen werden. Und sie führt uns in das Reich der astronomischen Zahlenmystik. Woher kommen die Asteroiden? Nun, der Piazzi hatte das Ding am 1. Januar 1801 zum ersten Mal gesehen und hat dann bis zum 11. Februar des gleichen Jahres das beobachten können am Himmel. Sah also, wie sich ein relativ schwaches, eigentlich sehr schwaches Objekt am Himmel bewegt. Dann wurde er krank. Und danach hat er ihn noch einmal beobachten können und dann hat sich dieses Ding, war so nah an der Sonne, dass die Helligkeit der Sonne es überstrahlt hat und man hat es nicht mehr entdeckt. Nun, Piazzis Beobachtung, wir sind im 19. Jahrhundert, brauchten eine Zeit, bis sie sich in Europa verbreiteten. Es ging also nicht so wie heute mit E-Mail und Internet, zack, zack, zack, sondern damals hat das eine Weile gebraucht, bis von Sizilien in Deutschland ein berühmter Mathematiker, absolut genialer Typ, etwas davon erfuhr, nämlich Karl Friedrich Gauss. Gauss tat etwas, was Mathematiker gerne tun, nämlich rechnen. Gauss berechnete nämlich die Bahn dieses Körpers, indem er die Bahnberechnungen, die bis dahin gemacht worden sind, revolutionierte. Dieser geniale Mathematiker schaffte es, aus einer knirschenden Maschine von mathematischen Formeln einen leistungsfähigen Computer zu bauen. Nun hat er keine tatsächliche Maschine gebaut, sondern er hat Rechenverfahren entwickelt, wie man mit möglichst wenig Daten die Bahn des Körpers ausrechnen kann. Und Gauss rechnete aus, wo sich dieser Körper befinden sollte und wo man ihn nach einiger Zeit tatsächlich auch wieder am Himmel entdecken sollte. Das ist ja immer so eine Sache, die Physiker, überhaupt die Naturforscher im Allgemeinen, die sind ja besonders erfreut, wenn sie eine Theorie haben, eine Berechnung haben, die eine Vorhersage macht und dann kommt einer her und findet genau das, was sie vorhergesagt haben. Also das ist sozusagen der Triumph der theoretischen Physik beziehungsweise der Mathematik in dem Fall. Nun, Gauss hat das Ding also ausgerechnet, wo sollte der Körper sein? Und zwar unter der Annahme einer kreisrunden Bahn. Ja? Also nicht wie beim Kometen, der reinkommt und auf einer riesen elliptischen Bahn um die Sonne herum saust, sondern Gauss meinte nun vielleicht nach seinen Berechnungen auch, es müsste eine kreisrunde Bahn sein. Nun, man hat danach gesucht und man hat es fast genau an dem Punkt am Himmel entdeckt, wo Gauss ihn ausgerechnet hatte. Triumph. Mathematik stimmt, Physik stimmt, alles picobello. Aber was ist es für ein Ding? Nur, ich habe es ja schon verraten, es handelt sich um den größten Kleinstplaneten sozusagen, um Ceres. Danach hat man noch einige andere von diesen Dingern entdeckt, die heißen dann Pallas, Juno und so weiter. Das sind also alles sehr große Körper, wie wir heute inzwischen längst wissen, die einige hundert Kilometer groß sind und die sich alle in einem Bereich befinden, zwischen Mars und Jupiter. Tja, was heißt das? Offenbar gibt es, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren ein paar tausend ausgerechnet, irgendwelche Trümmer, die sich in einem ganz bestimmten Radiusbereich zwischen Mars und Jupiter aufhalten. So. Und jetzt Gehen wir einfach ein paar Jahre zurück. Wir sind nämlich im Jahr 1801, wir sind in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Titius und Bode, zwei Mathematiker, hatten ausgerechnet, hatten eine Methode entwickelt, wie sie die Abstände der Planeten von der Sonne, wie man die ausrechnen kann. In einer ganz einfachen Formel. Und bei ihren Berechnungen fanden sie heraus, der Merkur ist da, wo sie ist. Wo er ist, eher. Die Venus ist da, wo sie ist. Die Erde ist da, wo sie mathematisch zu sein hat. Der Mars auch. Dann rechneten sie aber aus, dass eigentlich zwischen Mars und Jupiter ein Planet sitzen müsste. Der war aber nicht da. Naja, also wir sind immer noch vor der Entdeckung der Asteroiden. Dann kommt der Jupiter, der ist auch da, wo er sein soll, nach der mathematischen Regel von Titius und Bode, und Saturn auch. Nun, über die anderen drei wollen wir nicht reden, denn die verstoßen gegen die Titius-Bode-Reihe, was letzten Endes bedeutet, dass in Titius-Bode steckt keine Physik drin, sondern nur Mathematik, eine mathematische Spielerei. Kommen wir zu dieser Lücke von Titius und Bode. 1800, ja, und man findet Körper, die genau in dieser Lücke sind, wo Titius und Bode sagen, da müsste eigentlich ein Planet sein. Ist aber keiner. Man hat also dann ja eben viele von diesen Asteroiden gefunden, und alle sitzen in dem Bereich von 2 bis 4 astronomischen Einheiten. Eine astronomische Einheit ist der Abstand Erde-Sonne. Sind also genau da, wo Titius und Bode gesagt haben, da müsste eigentlich ein Planet sitzen. Und das hat ja viele von den Planetenforschern also fast 200 Jahre lang verrückt gemacht. Steckt was in Titius Bode oder steckt nicht in Titius Bode? Nun ja. Ja. Der lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem man also etliche tausend von den Asteroiden gefunden hat, vor allen Dingen die großen Brocken, kennen wir 99% aller großen Brocken, das sind also diejenigen, die größer sind, sagen wir mal, als 200 Kilometer, von denen kennen wir alle. Man vermutet, dass es bis zu 1 Million von Brocken gibt in diesem Ring, in diesem Asteroidengürtel, nämlich daher kommen die Asteroiden, das sind nicht alle, aber daher kommen sehr, sehr viele Asteroiden, oder da sitzen viele Asteroiden drin. Da gibt es ungefähr 1 Million Brocken mit 1 Kilometer Ausdehnung, also richtige Teile. Die Gesamtmasse aller Asteroiden ist kleiner als die Gesamtmasse des Mondes. Also damit kann man schon mal sagen, also ein Planet wäre das nicht geworden da drin. Das können wir schon mal abhaken. Dann hat zum Beispiel der Ceres, der erste Asteroid, den man gefunden hat, der alleine hat schon 25% der Masse aller Asteroiden. Tja, also so weit, so gut. Jetzt gibt es noch, um der Vollständigkeit halber, es gibt noch sogenannte Asteroiden, die nennt man Near-Earth-Asteroids. Das sind also diejenigen, die schon mal eine etwas eierigere Bahn haben als diejenigen in dem Gürtel. Die in dem Gürtel, die haben eine richtig schöne, kreisrunde Bahn. Diese Near-Earth-Asteroids, die kommen also der Erde schon mal näher. Also das heißt, sie dringen in das Innere des Sonnensystems ein. Dann gibt es noch ein paar sehr interessante Asteroiden, das sind die sogenannten Trojaner. Trojaner, Sie erinnern sich damals, die Geschichte mit dem trojanischen Pferd und so weiter. Die Trojaner, so nennt man eine Familie von Asteroiden, die sitzen an ganz bestimmten Punkten im Sonnensystem. Das sind die sogenannten Lagrange-Punkte. Naja, also ich erkläre Ihnen das. Also, hier haben wir die Sonne, ne? Schwer, also sie ist ja nun diejenige, die die Schwerkraft im Sonnensystem wirklich dominiert. 300.000 Erdmassen, das schwerste Teil im ganzen Viertel sozusagen. Dann der Jupiter. Jupiter, 320 Erdmassen, doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen, aber im Vergleich zur Sonne eben winzig. Der Jupiter hat aber sein eigenes Schwerkraftfeld, nicht? Und nun gibt es genau einen Punkt in einem ganz bestimmten Abstand, de facto gibt es 3 oder 4 Punkte, je nachdem, wo der Jupiter sich gerade befindet, wo die Schwerkraft des Jupiter und die Schwerkraft, also das, was zum Jupiter hinfallen will, na, also die Schwerkraft des Jupiters zieht ja und die Schwerkraft der Sonne zieht auch, wo sich diese beiden Kräfte exakt ausgleichen. Und das sind die Lagrange-Punkte. Da sitzt also in dem Fall, an einem der Lagrange-Punkte sitzen die Trojaner, immer wieder. Nun bewegt sich ja der Jupiter um die Sonne herum und dadurch wandern die Lagrange-Punkte mit. Also die Trojaner scheinen sich irgendwie eingerichtet zu haben in diesem Sonnensystem, nämlich auf den Lagrange-Punkten. So. Und wie gesagt, es handelt sich hier nicht, ich rede hier nicht über die Kometen. Ja, die Kometen, das ist eine ganz andere Kiste, die kommen von ganz weit draußen, sausen in das Sonnensystem rein und verschwinden wieder. Also wir reden über Asteroiden. Reden wir über den Asteroidengürtel. Nachdem also jetzt offensichtlich klar ist, die sind in einem ganz bestimmten Bereich zwischen Mars und Jupiter. Da kommen die Kameraden her. Naja, ist das dann so eine Autoscooterbahn, dass die sich ständig anstoßen oder was? Oder wie muss man sich das vorstellen? Na, de facto ist es natürlich so, dass beteiligt das Volumen, in dem die Asteroiden drin sind, diese Brocken, ist so riesig, dass es also kaum dazu kommt, dass irgendeine Art von Wechselwirkung zwischen den Asteroidenbrocken stattfindet. Ab und zu trifft mal der eine den anderen, dann werden sie ein bisschen ausgelenkt, also nicht so, dass sie zusammenstürzen, so ist es nicht, sondern bereits nahe Begegnungen führen dazu, dass sie in ihrer Bahn ein bisschen ausgelenkt werden. Aber trotzdem, die Asteroiden scheinen irgendwie sich in diesem Gürtel seit 4,5 Milliarden Jahren, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, festgehalten zu haben. Woher kommt das? Was ist da los? Ja, wie kommt dieser Gürtel zustande? Wenn er schon kein kaputter Planet ist, was ist es denn dann? Und hier kommen dann quasi die Dinge mit ins Spiel, von denen ich am Anfang gesprochen habe, nämlich das Chaos. Also, man hat ja Asteroiden sehr genau beobachtet. Beobachtet man heute immer noch genau. Heute sind wir viel empfindlicher als vor 200 Jahren, ist klar. Das heißt, heute können wir auch schon ganz kleine Asteroiden entdecken. Aber durch die genauen Beobachtungen hat man festgestellt, dass sich in diesem Gürtel merkwürdige Verteilungen ergeben. Es ist also nicht so, dass die praktisch gleichmäßig in dem Gürtel verteilt sind, sondern da gibt es Lücken. Da gibt es Gebiete, da gibt es überhaupt keine Asteroiden. Gar nichts. Also das sieht praktisch aus wie so eine Schallplatte mit einer sehr breiten Rille. Und nicht nur mit einer Rille, mit ein paar Rillen. Und zwar sind die Rillen genau da, wo die Umlaufbahnen der Asteroiden einen ganzzahligen Anteil der Umlaufbahn des Jupiter hat. Also, es gibt zum Beispiel die sogenannte 3-zu-1-Resonanz. Da ist der Asteroid dreimal um die Sonne gelaufen, da ist der Jupiter einmal um die Sonne gelaufen. Es gibt die 5-zu-1, 5-zu-2, 3-zu-4 und so weiter Resonanz. Immer da, wo sich die Umlaufperioden dieser kleinen Fetzen, die sind ja klein im Vergleich zum Jupiter, mit irgendwie was Ganzzahliges von der Umlaufbahn des Jupiters sind, da scheinen keine Teilchen zu sein, manchmal auch mehr Teilchen zu sein. Es handelt sich dabei um Resonanzen, weil jedes Mal der Jupiter in regelmäßiger Art und Weise an den Teilchen etwas zieht. Ne, der ist ja schwer, das muss man ja schon hinnehmen, ist klar. Und auf die Art und Weise entstehen Resonanzen. Das wissen wir heute. Woher wissen wir das? Von den Computern. Also die geben einem ja nicht Antworten auf Fragen, die man nicht gestellt hat, sondern man muss Simulationen machen. Das heißt, man bewegt eine Masse herum und streut im Computer, in der Computersimulation Teilchen herein und lässt nun diese Masse immer wieder darum rumlaufen und schaut sich an, wie diese Teilchen, die man da hineingestreut hat, wie die sich strukturieren. Das gibt es auch bei Klangfiguren. Wenn man also eine Violinsaite an einer Glasscheibe entlang zieht und auf dieser Glasscheibe liegen solche kleinen Samenkügelchen, dann bewegen sich diese Samenkügelchen, weil die ganze Scheibe durch die Violinsaite in Schwingungen versetzt wird, in sogenannte Klangfiguren, glattnische Klangfiguren. Entstehen wunderbare Muster. Oder bei den Saturnringen ist es genauso. Das heißt, es gibt Bereiche, die praktisch angeregt werden dadurch, dass der Jupiter da immer wieder durchläuft. Und das Verhalten der Asteroiden innerhalb des Asteroidengürtels hat sich nun herausgestellt aus den Computerberechnungen, ist nicht regulär, sondern chaotisch. Man kann das für eine Weile berechnen, aber irgendwann springen einem welche weg. Das heißt, die Bahnen verändern sich sprunghaft. Das Gebiet ist chaotisch, aber Chaos bedeutet hier nicht Auflösung, sondern bedeutet Stabilität. Die Asteroiden bewegen sich auf ganz bestimmten Bahnen, aber ohne, dass sie zum Beispiel ins Innere des Sonnensystems eindringen und uns zum Beispiel hier bombardieren. Nein, nein, der Jupiter ist sozusagen der Schäferhund des Asteroidengürtels. Er behütet diese Asteroiden und hält sie zusammen. So, dann kann man also wieder nur sagen, wenn man an der Stelle den Astronomen glauben will, dann muss man den Computern glauben. Und da fällt mir ein Spruch ein, den Manfred Schmidt mal gesagt hat. Wenn Computer alles können, dann können sie mich kreuzweise. Ich würde sagen, an der Stelle wären wir ohne Computer völlig hilflos. Und wir werden in den nächsten Jahren dem Chaos im Sonnensystem durch die Asteroiden wesentlich näher kommen und mehr davon verstehen.